Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines inoffiziellen Aushilfsjedis. Es ist ja tatsächlich so, dass ich mit dem Zeilenende die Elite bilde. Und im Rahmen dieses Podcasts haben wir die Folge 39 aufgenommen. Die wurde allerdings dann nicht veröffentlicht, sondern eine andere Folge 39 wurde veröffentlicht. Denn die Folge 39, die wir aufgenommen haben, war eine Fragenfolge. Und so richtig beantwortet haben wir die Fragen dann doch nicht als Aushilfsjedi und Zeilenende, sondern ganz häufig schwangen da eben Nemi und Ulf mit. Das heißt, eigentlich haben wir es nicht geschafft, die 50 Minuten, die wir diese Fragen beantwortet haben, immer in Persona zu bleiben, sondern tatsächlich haben wir ganz häufig sehr, sehr persönlich geantwortet und tatsächlich unsere persönliche Meinung abgegeben und weniger die Meinung unserer Personas, die wir bei die Elite nun mal sind. Weswegen diese Folge so nicht veröffentlicht wurde auf dem Kanal Die Elite. Aber der Schwabe lässt ja nichts umkommen. Und dementsprechend habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich hänge die einfach mal in meinen Podcast-Feed. Und für alle, die Menschen hinter Die Elite mal persönlich so ein bisschen besser kennenlernen möchten, ja, für die sind diese Fragen dann durchaus spannend. Denn man erfährt durchaus so einige interessante Details über uns, und auch so ein bisschen natürlich unsere Meinung zu einigen Dingen. Dementsprechend wünsche ich jetzt einfach mal viel Spaß damit. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite mit dem Zahlenende und dem Aushilfsjedi. Ja, wir machen heute mal so eine Doppelung. Wir machen eine Fragenfolge, die aber eigentlich Folge 39 ist, weil es sind viele Fragen. Genau. Die da reingekommen sind. Und außerdem ist uns nichts Besseres eingefallen. Also erstens, was war dein schönstes Urlaubserlebnis? Mein schönstes Urlaubserlebnis war jüngst in einem Münchner Brauhaus eine Frau, die schwäbischen Zwiebelroschbrade bestellt. Oh ja, das ist schön. Mein schönstes Urlaubserlebnis ist Jersey auf dem Fahrrad umrunden. 66 Kilometer, 800 Höhenmeter. Alter. Taugt. Ja, nächste Frage. Wärst du manchmal gerne selbstbewusster? Nö. Also ich bin's tatsächlich halt schon. Ich bin's nicht, ich habe mich aber damit eingerichtet, also nö. Das passt. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Ich hasse diese Frage. Mit welchen drei Worten? Das waren vier Worte. Ja, ich hasse Fragen. Pfiffig. Das ist ja pfiffige Antwort. Was war der peinlichste Moment in deinem Leben? Meine Geburt. Ich wurde einfach so rausgerissen und war auf einmal nackt. Um mich herum standen lauter Leute und da konnte ich nur plärren. Genau, und dann haben sie einem auch noch was abgeschnibbelt. Welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir? Mein Lieblingslied... Und was bedeutet, ich merke, dass ich bei so Kennenlernen total aufgeschmissen wäre. Mein Lieblingslied ist, keine Ahnung, momentan Galway Girl von Ed Sheeran. Und es bedeutet mir, dass es Spaß macht, es zu hören. Okay. Bist du auf etwas besonders stolz an dir? Nein. Was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk? Das ist eine gute Frage. Ich freue mich eigentlich über jedes Geschenk. Separat, und ich würde jetzt da gar nicht irgendwie eins gegen das andere aufwerten. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Auf die Schnelle fällt mir jetzt auch nicht ein einziges ein, wo ich sagen muss, das war so herausragend und so grandios, dass es alle anderen überstrahlt. Abgesehen davon ist es ja eh so, ab einem gewissen Alter kriegt man eher immer so praktische Sachen und zusammengestückelte Sachen. Also, nicht ein einzelnes Geschenk, sondern meistens so in Kombination. Eine Zahnpasta und eine Tube und eine Zahnbürste. Ja, das wäre ja sogar noch in einer logischen Kombination. Das ist so wie eine Playstation plus ein Spiel. sondern tatsächlich eher so zu einem Thema mehrere Sachen. Also zum Beispiel eine Trainingshose von deinem Lieblingsverein plus einen Kartengutschein für Eintrittskarten quasi. Ah, okay. Sowas zum Beispiel. Oder ein Fanschal plus Eintrittskarten und also solche zusammengedachten Dinge. Mhm. Ich glaube, Reisen, überraschende Reisen zum Geburtstag sind immer sehr schön. Das stimmt. Ansonsten das, was man so in der Kindheit bekommen hat. Ja gut, das ist ja, aber da, auch da freut man sich, glaube ich, immer dem Alter gemäß. Ja. Was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk? Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken. Tatsächlich was aus der Kindheit. Ich habe zu meinem zweiten Geburtstag meinen Teddybären geschenkt bekommen, der mich bis heute begleitet. Das ist definitiv das schönste Geburtstagsgeschenk, zumindest so rückblickend. Okay, das ist logisch. Bist du spirituell angehaucht? Nein. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also man kann auch meditieren, ohne da irgendwelche Spiritualität dahinter zu sehen. Genau, oder man kann das Meditieren gleich ganz sein lassen. Naja. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss? Ja. Ich auch. Welcher deiner Freunde hat dich am meisten geprägt? Puh, da hat jemand im Soziologiestudium aufgepasst, Peersozialisation und so. keine Ahnung. Könnte ich so spontan nicht sagen. Ich auch nicht, weil ich glaube, auch da ist es so, dass es unterschiedliche Prägungen durch unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Bereichen waren. Und abgesehen davon, mit einem gewissen Alter hat man dann tatsächlich, glaube ich, so viel erlebt und so viel Prägung hinter sich, die dann auch nochmal ganz andere Gedanken mitbringen und dementsprechend, nee. Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl? Kopf. Kopf. Aber sowas war. Wie war deine Fahrprüfung? Spannend, unterhaltsam und gelungen. Bei mir war sie nur gelungen. Alles andere habe ich verdrängt. Was tust du leidenschaftlich gerne? Schreiben. Ebenso. Was würde mich an dir überraschen? Was würde mich... ich muss die Frage semantisch, glaube ich... Also was würde mich den, der dich jetzt das fragt, an dir, den ich frage, überraschen? Ah, so. Die meisten Menschen überrascht ist, wenn sie rausfinden, dass ich schwul bin. Okay. Was irgendwie total diskriminierend ist, aber egal. was ist an mir überraschend? Dass ich unheimlich Stille genieße. Das ist in der Tat überraschend. Ja, das glaubt man nicht. Ja. Was würden wir jetzt unternehmen, wenn wir gemeinsam im Urlaub wären? Das ist eine doofe Frage, weil die vom Urlaub abhängt. Also du stellst ja erstmal die Frage, wo gehen wir quasi gemeinsam in Urlaub hin? Wo wären wir quasi im Urlaub? Da ich nur Städtereisen mache, irgendwo in einer Großstadt. New York ist eine Großstadt. Da würden wir, weiß nicht, shoppen gehen. Um die Uhrzeit? Um die Uhrzeit, ja doch, klar, auch um die Uhrzeit. Achso, nee, echt? Also dann kennst du mich schlecht. Also wir würden uns jetzt fertig machen und vorglühen, um auf die Piste zu gehen. In New York? Ja, aber sowas von. Okay, ich glaube, ich will New York. Ja, da brauchst du eigentlich nicht vorglühen, weil da würdest du einfach dort glühen. Ich glühe immer vor. Welcher Film bringt dich zum Lachen und welcher zum Weinen? Ich lache unheimlich gern über ganz viele Filme, dementsprechend auch da schwierig. Ich bin mit Monty Python aufgewachsen, kann damit was anfangen. Ich kann mir aber auch die Stieß reinziehen. Ich freue mich, Und zum Weinen. Das Problem bei Weinen ist ja in der Zwischenzeit immer, dass die Filme so ein bisschen auf die Tränendrüse gedreht werden, so, dass du quasi wirklich am Ende von The Sixth Sense merkst, er ist tot. Oh mein Gott. Ich glaube, weinen eher vor Glückseligkeit als vor Traurigkeit sogar. Okay. Und da ist es dann, da ist es dann auch tatsächlich, also ich glaube, ich weine eher aus erfreulichen Gründen als aus traurigen Gründen. Ist auch, glaube ich, besser so. Ich glaube tatsächlich, der einzige Film, der mich zum Weinen gebracht hat, war Club der Toten Dichter. Stimmt. Aber das ist auch eher so ein, das ist weniger so ein richtiges Traurigweinen, als eher so ein so ein gewisser Stolz und so eine gewisse Glücklichkeit, weil tatsächlich, wenn die am Ende Oh Captain, mein Captain auf den Tischen sagen, dann ist es ja nicht eine traurige Szene, weil er geht, sondern ja, es ist eine sehr glückliche Szene, weil sie zu ihm stehen. Ja, genau, Glück und Dichter. Da habe ich, da habe ich nicht gemeint, sondern als er sich erschießt, der Bengel. Ach so. Da habe ich geweint. Da war ich eher überrascht und schockiert. Okay. Der lustigste Witz, den du kennst. Treffen sich zwei Jäger im Wald bei der Tod. Der ist nicht witzig. Ja, das merkt man in diesem Podcast seit vielen, vielen Folgen, dass ich sehr witzig bin. Der ist nicht lustig, der ist nicht witzig. Also den lustigsten Witz, den ich kenne, werde ich jetzt nicht erzählen, aber ich werde einen kurzen Witz erzählen, der kurz und knackig ist und auch lustig ist. Was sagt die Schnecke auf dem Rücken der Schildkröte? Hui. Hui. Dementsprechend, ja, okay. Viel Spaß damit. Also, und du hast sogar gelacht, dementsprechend. Ja, hat funktioniert. Gibt es Menschen, die dich nicht mögen und wenn ja, weshalb? Es gibt unter Garantie extrem viele Menschen, die mich nicht mögen und das aus den unterschiedlichen Gründen. Das will ich hoffen, dass das so ist. Also, wäre ja langweilig, wenn man so eindimensional ist, dass man nur aus einem Grund nicht gemocht wird. Nein, also ich habe es ja an anderer Stelle schon mal erwähnt. Es gibt ja einfach auch die Denke von Menschen, die deren Einstellung prägt und deren falsche Gedanken prägt. Und ja, du kannst mit schwarzen Haaren durch die Gegend rennen und einen gewissen südländischen Flair an den Tag legen, dann mögen dich die Leute schon allein deswegen nicht. Ja. Weil sie ein falsches Bild von dir haben. Ja, kann ich mit leben, muss ich mit leben, kann ich nicht ändern. Genau. Und ansonsten, ja, es ist ja auch immer so, dass man, wenn man eine Einstellung hat und eine Meinung hat, kommt nicht jeder Mensch immer damit klar, dass man eine Meinung und eine Einstellung hat. Also ich glaube, ja, gerade für das Nicht-Spirituell-Sein und gerade für die Kritik an Religion und für die Kritik an viel Dummheit auch, wird man einfach von den Menschen, denen man diese Kritik serviert, ja, tendenziell verachtet. Tendenziell, auch wenn man sie respektvoll rüberbringt, nicht unbedingt gemocht. Ja. Und dementsprechend, ja, es gibt da einfach Menschen, die sind da ziemlich verbohrt und dementsprechend, ja klar, gibt genügend Menschen, die mich nicht mögen. Warst du schon mal bei einem Poetry Slam? Mehrfach. Also immer, wenn sich's ergibt, gehe ich gern auf Poetry Slam, weil es ist anderthalb Stunden meistens durchgehend lachen, wenn es gut läuft. Oder lachen, weinen, wieder lachen. Also kann man nur empfehlen. Okay, also ja, ich war auch schon auf einem Poetry Slam. Ich war sogar schon bei einem Open Air Poetry Slam in einem Stadion. Oh. Ja, ja. Hast du einen Lieblingsplatz, an den du mich bringen würdest? Da es ums Kennenlernen geht, wäre das jetzt der Moment, wo man sagt, mein Bett. Es gibt so viele Orte, in die ich Menschen gern mitnehme. Wenn es um eine Stadtführung gehen würde, den Birkenkopf. Weil da waren wir tatsächlich, als ich dir die Stadt gezeigt habe, noch nicht. Das stimmt, das muss man auch so weit hoch. Ja, das war an dem Tag dann einfach nicht mehr. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Nein. Absolut nicht. Ich bin da meine Meinung, Liebe ist ein Kopfkonstrukt, das erst konstruiert wird und kann deshalb nicht auf den ersten Blick funktionieren. Ja, die Frage ist natürlich, was passiert, wie lange dauert dieser erste Blick, was passiert dabei und was ist das Resultat von dem, was in diesem Augenblick passiert dann tatsächlich? Also verliebst du dich in diesem Augenblick und ist es dann bereits Liebe, dann ist es natürlich... Wenn allerdings auf den ersten Blick sofort Sympathie da ist und sich daraus dann diese Liebe entwickelt, dann ist es auch eine Form von Liebe auf den ersten Blick. Und dementsprechend, jo. Okay, das würde ich auch noch unterschreiben. Okay. Aber dieses klassisch kitschige... Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Sehr gut. Ja. Genau. Ich würde sagen, gut, weil mein Vater ist nicht mehr unter uns. Also dementsprechend. Also er ist unter uns und nicht mehr unter uns. Er ist unter uns dann doch quasi... Ja, aber er ist nicht mehr unseres Lebenden. Ach so. So. Glaubst du an Gott oder wie stellst du ihn dir vor? Nee, und wie stellst du ihn dir vor? Gar nicht. Ach so, nein, glaube ich nicht. Mit dem Spirituell hatten wir doch schon. Genau. Auch Religion ist eine Form von Spiritualität. Bist du abergläubisch, beziehungsweise glaubst du an Geister, Verschwörungstheorien, Außerirdische? Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich weiß, dass sie wahr sind. Theorien sind ja nie wahr, sondern Praktiken sind wahr. Wir sind ja Verschwörungspraktiker. Ja klar, aber ich weiß ja, dass die Praxis hinter der Theorie wahr ist, also ist auch die Verschwörungstheorie wahr. Frage 25 ist die gleiche wie Frage 24. Bist du abergläubisch, beziehungsweise glaubst du an Geister, Verschwörungstheorien, Außerirdische? Nee, es ist nicht die gleiche, die ist fett. Ja, aber das Interessante daran ist, das ist eher so eine Verfolgungswahnfrage. Wahrscheinlich. Bist du dir ganz sicher, dass du nicht dran glaubst? Really? Spielt die Vergangenheit für dich in einer Beziehung eine Rolle? Ja. Gibt es Momente im Leben, wo die Vergangenheit keine Rolle spielt? Ja, wenn du jemanden nicht kennst, bis zu dem Zeitpunkt, dann spielt seine Vergangenheit keine Rolle. Aber ach so, es geht um die gemeinsame Vergangenheit. Ich weiß nicht. Spielt die Vergangenheit insgesamt in einer Beziehung eine Rolle? Ja. Deine Vergangenheit, meine Vergangenheit. Die Frage ist, glaube ich, immer natürlich, erstens, geprägt ist man natürlich immer durch seine Vergangenheit. Dementsprechend ist das Konstrukt, das du jetzt quasi vor dir hast, immer das Produkt der Vergangenheit. Ja. Dementsprechend spielt natürlich die Vergangenheit immer eine Rolle, aber du wirst natürlich niemanden verurteilen für eine Vergangenheit, wie auch immer sie gewesen ist, aber sie spielt ja schon eine Rolle auch trotzdem für die Art, wie du eine Beziehung führst. Klar. Gut. 27. Glaubst du, dass eine Fernbeziehung funktionieren kann? Ja, warum nicht? Also, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Man muss es halt einfach. Also ich meine, was heißt denn funktionieren? Weil der Witz ist ja der, kann es funktionieren? Kann eine Beziehung funktionieren? Nein, eine Beziehung kann nicht funktionieren. Ja, eine Beziehung kann funktionieren. Es ist nicht abhängig vom Typ der Beziehung, sondern einfach nur vom Typ der Menschen. Der Menschen und ob die beiden Menschen halt zusammenpassen. Ich meine, ab wann ist eine Fernbeziehung, gilt sie als funktionierend? Wenn du nach 3 Wochen dich trennst, wenn du dich nach 3 Jahren trennst, wenn du dich nach 30 Jahren trennst, wann hast du den Proof, dass eine Fernbeziehung funktioniert, ja. Wie bei jeder Beziehung halt. Genau. Und ich meine, grundsätzlich, wenn zwei Leute zusammenfinden, die trotzdem ein großes Bedürfnis nach Distanz haben, auch solche Menschen können ja Beziehungen führen. Für die ist eine Fernbeziehung optimal. Ja, glaubst du, dass es ein Alter gibt, in dem du keine Jungfrau mehr sein dürftest? Nein. Ich bin vom Sternzeichen dementsprechend. glaubst du, dass es wichtig ist, etwas Künstlerisches zu lernen? Nö, wenn du dafür kein Talent hast, dann musst du auch nichts lernen in der Richtung, denke ich. Genau, man kann auch Wertschätzung für Künstlerisches haben, ohne es zu können. Hast du dich schon mal in einen deiner Lehrer verguckt? Bei mir wäre es eine Lehrerin. Entschuldigung, ich hatte eine Pubertät und ich hatte Sportlehrerinnen. Also, aber verguckt, nö. Also so dass man sich die als Idealbild ausgemalt hat und sagt, die ist so schön, nö. Ich glaube, ja, sexy findet man irgendwann Sportlehrer schon, Lehrerinnen und Lehrer schon, aber nicht so wirklich. Aber kommt halt drauf an, was du da hast. Wir hatten halt auch Referendarinnen. Das wollte ich gerade sagen. Also bei mir war es halt überhaupt nicht so, weil meine Lehrer alle alt waren und die paar Referendare, die wir hatten, waren nicht mein Typ. So, einladig, hast du einen Lieblingsfilm? Ja. Jo. Bei mir ist es Star Wars Episode 5. Star Trek Teil 4. Hast du ausgefallene Hobbys? Ja. Ich würde sagen nein, andere Menschen sagen ja. Ich podcaste. Genau, Podcasten finden manche Menschen komisch. Ich meine, manche Menschen finden sogar komisch, dass ich in meiner Freizeit mit der Kamera durch die Gegend laufe und Fotos schieße. Ja, das ist total ausgefallen. Ja, aber sowas. Hast du schlechte Angewohnheiten? Ja, was sind das für Fragen? Jetzt kommen Leute so Sachen, auf die du ja antworten kannst. Ja, ich habe schlechte Angewohnheiten. Genau, damit es würde die Antwort auf die nächste Frage vorweggreifen. Hast du schon mal Drogen genommen? Ja. Genau. Die Frage ist, an der Stelle muss man diskutieren, was ist eine Droge? Ist Gras eine Droge? Ja, okay, dann ja. Ist Alkohol eine Droge? Ja. Ja, dann ja. Entsprechend. Sind wir was war das Lustigste, das du jemals in der Schule erlebt hast? Meine Schulzeit war nicht lustig. Boah. Eine ganze Menge, aber das ist zu lange her. Richtig. Hast du Kosenamen? Falls ja, wie kamst du zu diesen? Das ist eine lange Geschichte, aber ja, habe ich. Ja, ich habe auch einen Kosenamen und ich kam dazu durch körperliche Faszinationen. Okay. Ich habe Haare auf den Füßen und ich bin Und du bist klein. Und ich bin klein. Entsprechend bin ich ein Hobbit. Oh, wie süß. Und ja, ich bin kein Zwerg, weil ich habe keine Axt. Ein Zwerg hat eine Axt, einen Bart und geht ins Bergwerk. Ein Hobbit nicht. So. Aber er hat Haare auf den Füßen. Hast du schon mal Online-Dating ausprobiert? Habe ich. Ja, ich meine, ich habe seit 1997 Internet. Genau. Wir können gar nicht mehr ohne. Nein, ich meine, die Frage ist ja vor allem, von wann ist die Frage, weil heutzutage ist das ja die normale Geschichte eigentlich. Also inzwischen geht ja kaum noch einer draußen in der realen Welt auf die anderen zu und sagt, hallo, was war das größte Fettnäpfchen, in das du getreten bist? Das größte Fettnäpfchen, in das du getreten bist? Ich glaube, in so große Fettnäpfchen bin ich in meinem Leben gar nicht getreten. Also bei mir waren es einige, aber auch da ist jetzt alles viel zu lang her. Ich glaube, ich bin in der Zwischenzeit ein bisschen weniger tapsig. Das ist gut. Und jo. Kannst du dir vorstellen, eines Tages Kinder zu kriegen? Also sie selbst auszutragen, nicht Vater zu werden, ja. Nein. Was hältst du von Adoption? Ja, ist eine Option, wenn du keine Kinder kriegen kannst, gibst du einfach einem anderen Kind ein schönes Zuhause. Genau, das finde ich super. Was willst du am kommenden Wochenende unbedingt unternehmen? Ostern? Genau. Urlaub? Wenn wir das hier auf, Alkohol trinken. Hast du vor kurzem ein interessantes Buch gelesen? Ja. Mehrere. Ich lese nur interessante Bücher. Ich lese zurzeit Stoß im Himmel von Dirk Stemmern. Also ja. Dementsprechend, und davor habe ich viele andere spannende Sachen gelesen. Und interessante. Also genau. Ich habe auch draußen nur Kännchen gelesen. Eine schöne Studie über Deutschland. Also Donna Haraway, die Technologie und Bioethik-Aufsätze, auch sehr schön. Momentan lese ich Haruki Murakami mal wieder. Macht auch Spaß. Harakiri Kamikaze. Genau. Warst du schon mal in einem Konflikt mit der Polizei? Ja. Nein. Was? Tatsächlich nicht. Ich bin total der liebe, nette Mensch. Guck dir mein Gesicht an. Mich möchten Polizisten höchstens als Schwiegersohn haben. Du warst noch nie in einem Konflikt mit der Polizei, also angehalten worden oder was weiß ich? Ich bin mal bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Wo, da haben die geguckt, ob in meinem Auto ein Warndreieck rumliegt. Aber das war tatsächlich mein einziger Kontakt mit der Polizei. Selbst wenn ich auf Demos war, war ich immer der friedliche Mensch, der in Ruhe gelassen wurde. Ja, hast du schon mal einen Heiratsantrag bekommen? Ja. Was? Von dem Polizisten? Nein, von seinem Sohn. Also, hast du schon mal eine Heiratsantrag bekommen? Erzähl. Nein. Die Frau war notorisch in mich verschossen und hat sich total nicht dafür interessiert, dass ich ihr erklärt habe, dass ich nicht auf Frauen stehe. Sondern auf Kameramänner. Ja, sie hat mich gestalkt und mir auch einen Heiratsantrag gemacht. Das war nicht so schön. Deshalb, na gut. Das ist so viel zu mein Verhältnis zum Thema Ehe. Welche Erfahrung hat dein Leben am stärksten verändert? Womöglich die Stalker-Nummer. Die Stalker-Nummer, okay. Hattest du schon mal einen Zickenkrieg? Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen. Was ist denn das für eine Frage? Zickenkrieg, dafür musst du ja eine Frau sein. Oder eine Zicke. Also Bitchfight geht auch unter Männern. Also Wen warst du das erste Mal verliebt? Bei mir war es eine Mitschülerin, die ein Jahr über mir, also eine Klasse über mir war. Die war aber sehr jung in ihrer Klasse. Ich war sehr alt in meiner Klasse. Entsprechend, ja, ist gepasst. Mhm. Die hatte auch noch eine hübsche große Schwester. In der Zwischenzeit habe ich sie über Facebook mal gefunden. Die ist dumm wie Brot. Aha. Also das siehst du mal, also als Kind ist man tatsächlich bescheuert. Was machst du, wenn dir manchmal langweilig ist? Ein Buch lesen. Ja. Welchen Beruf würdest du ausüben, wenn du finanziell nicht davon abhängig wärst? Ich glaube, ich würde Bibliothekar werden. Ich wäre weiterhin Autor und Texter und Schreiberling, weil, ja, macht Spaß. Bücher sortieren ist toll. Was war das Verrückteste, das du jemals erlebt hast? Das fragst du mich. Ja. Mit meinem spießigen 0815-Leben. Und der Stalkerin. Genau, das ist, glaube ich, so das Verrückteste. Aber nicht positiv verrückt. Was ist deine größte Fantasie? Der Weltraum. Der Weltraum ist sehr groß, oder? Ja. Gut, dann ist das die größte. Und deine? Ja. Okay. Glaubst du an Seelenverwandtschaft? Dafür müsste man an Seelen glauben. Richtig. Ja. Genau. Wer hat dir das Fahrradfahren beigebracht? Glaub mein Onkel. Bei mir war es mein Papa. Oder meine Tante. Ah, kennst du Contact Dance? Nein. Ich auch nicht. Okay. Kannst du irgendwelche Dialekte? Ja, mei, natürlich kann ich Dialekte. Ja, schön. Kannst du gut kochen? Ja. Und trotz allem bestellen wir beim Pizzaservice. Ja, du hast so beim letzten Mal gekocht. Ja. Wie sieht dein Traumhaus aus? Groß, mit viel Platz für Bücher und nur mit einem Garten, wenn ich einen Gärtner dazu bekomme. Okay, was sind für dich romantische Plätze? Bibliotheken. Okay, ich zieh das hier eiskalt durch. Ich finde die sehr staubig immer. Was ist dein Lieblingsort in dieser Stadt? Jetzt sag nicht die Bibliothek, die ist hässlich wie die Nacht. Die Bibliothek ist hässlich wie die Nacht. Und von innen ist sie noch hässlich, aber die haben eine sehr coole Postkarte, eine Werbepostkarte. Die sieht schön aus. Das ist das Schönste an dieser Bibliothek. Mein Lieblingsort in Stuggi ist die Monobar. Okay, liest du Bücher oder schaust du lieber Filme? Welche am liebsten? Jetzt rate mal. Die Frage ist... Nee, ich glaube, ich bin da eher der Filmtyp. Aha. Ich lieber Filme. Nee, also tatsächlich Bücher, Serien und dann erst Filme. Ja, Serien ist ja meistens nichts für mich. Ich bin eher so der Serienmensch. Warst du schon mal in den USA? Nein. Ich auch nicht. Hast du Haustiere oder hattest du mal welche? Welches Haustier hättest du am liebsten? Wir hatten einen Kater und soll auch wieder einer her. Ich habe einen Kater und zwei Mitbewohner. Ich hätte aber auch meine Schwester. Welche Entscheidung, die du treffen musstest, hat dein Leben am stärksten beeinflusst? Zuletzt nach Stuttgart zu ziehen. Ich glaube, meine Studienentscheidung war irgendwann halt so. Ja, das kann ich nicht sagen, weil ich mich an... Oder meine LK-Wahl, die dann tatsächlich darauf rauslief, dass ich etwas als Leistungskurs genommen habe, worauf ich Bock hatte und nicht, wo ich gut war. Ja, dafür habe ich, glaube ich, zu viele Schlängelungen im Lebenslauf, um da tatsächlich fundierte Antworten geben zu können. Was magst du an mir? Deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und dein Humor. Und andersrum? Ich mag, dass du ohne Punkt und Komma stundenlang schwätzen kannst. Das ist doch mal schön. Für welche Eigenschaft an dir erhältst du oft Komplimente? Dass ich gut zuhören kann. Das hat eigentlich nur damit zu tun, dass ich keinen Bock habe zu reden. Hast du eine Morgenroutine und wie sieht diese aus? Kaffee trinken, Zähne putzen. Und das war's. Ja, lange Zeit aufstehen, pinkeln, wiegen. Das war lange Zeit meine Routine morgens. Einfach aufstehen, die Blase entleeren, den Darm entleeren und dann auf die Waage stehen und gucken, was man am Tag davor zu viel oder zu wenig hatte. Mhm. Stelle iTunes auf Shuffle und nenn mir die ersten 6 Songs. Das kann ich jetzt in dem Fall nicht machen. Ich auch nicht. Aber kann einfach mal 6 random Lieder von meinem Handy nehmen. Und wir nehmen Death or Glory von Iron Maiden. Schön. Far Away von Bass Hunter. Mhm. Hoodoo von Muse. Aha. Little Ben von Two Steps from Hell. Ja. Dann schubsen wir noch mal ein bisschen was weiter. Project for a New American Century von Anti-Flag. Und Somebody Told Me von den Killers. Schön. Also 6 Songs, macht was draus. Viel Spaß Random. Damit. Genau, viel Vergnügen. Lieber Strandurlaub oder Städtefahrten? Städtefahrten. Bei dir? Bei mir, wenn man an dem Strand auch noch viel machen kann, super. Ansonsten Städtefahrten. Aha. Welche Schwächen hast du? In Klammern persönliche Frage. Schön. Ach. Da wäre ich jetzt nicht Ach, echt? Drauf gekommen. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe mir das ja, ich habe mir abgewöhnt, Sachen, die man als Schwäche betrachten könnte, als tatsächlich eine Schwäche zu nennen. Ja, ich bin Allrounder. Das ist meine Schwäche. Ja. Keine Ahnung, vielleicht Eitelkeit, aber das finde ich jetzt auch nicht. Das ist keine Schwäche, das bin halt einfach ich. Was würdest du gerne mit mir und meinen Freunden unternehmen? Feiern gehen. Das ist tatsächlich, ich glaube, da wärst du komplett falsch. Also wenn du tatsächlich mit meinem Freundeskreis um die Häuser ziehen würdest, ich meine, das sind Leute dabei, die haben Kinder. Ja, und? Und nein, das ist nicht so das Feiern, was du da kennst, sondern das ist wirklich, wenn man sitzt in einer Pinte oder man sitzt so entspannt irgendwo rum, isst und labert einfach nur. Das ist wirklich nicht Feiern. Wenn ihr das ja mehr feiern geht. Ja. Einfach mal zu sehen, was passiert. Also, okay. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehen und dafür arm? Ich bin extrem gut aussehen und dafür arm. Ja, wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich? Ja, die Frage ist ja immer, in welchem Grad kann man das drehen? Ich meine, weniger attraktiv ist vor allen Dingen, also eigentlich ist es ja total tendenziös, weil du gerne automatisch weniger attraktiv und steinreich bist. Du stehst ja nicht hässlich wie die Nacht da. Genau, das andere ist nämlich oder extrem gut aussehend und dafür arm. Das eine ist quasi das Extrem und das andere ist eine Relativierung. Ja. Warst du schon mal in der Tanzschule? Kannst du tanzen? Haben wir längst mal an einer anderen Stelle erklärt, die Geschichte. Richtig. Und ich war nicht in der Tanzschule, ich kann nicht. Warum ist deine letzte Beziehung in die Brüche gegangen? Jo, da pack mal aus. weil mir das zu viel Nähe war. Was begeistert dich an der Stadt, in der du lebst? Das Wetter. Was begeistert mich? Jeden Morgen in diese Stadt hinunterfahren zu können und in einen Talkessel zu schauen, mit einer bombastischen Aussicht, das versöhnt jeden Tag wieder mit dieser Stadt. Also die Aussicht, die ja. Das Privileg habe ich halt nicht, weil ich im Kessel hocke. Was bringt dich immer zum Lachen? Nichts. Mich immer, immer. Genau, daran hapert es. Ich behaupte, sowas gibt es nicht. Ich glaube, es ist, also wenn das Lachen ehrlich ist, dann ein ehrliches Lachen. Also mich bringt ein ehrliches Lachen von jemand anders immer auch selbst zum Lachen, weil man dann gern mitlacht. Lachen ist ansteckend, ja. Also ein ansteckendes Lachen bringt mich immer zum Lachen. Okay. Bist du eher eine Räubertochter oder eine Prinzessin? Und warum? Hä? Was? Ja, bist du mehr so Typ Ronja Räubertochter oder bist du mehr die Prinzessin auf der Erbse? Es trifft beides auf mich nicht zu, deswegen... Ich bin Prinzessin. Gut, aber das ist auch von der Flirt University, dieser Fragebogen zum Kennenlernen. Also das ist quasi das, was du eigentlich Frauen fragst. Ja, wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Also ich würde mich beim ersten Date nicht solche Sachen fragen lassen wollen. Ich fände es eher lustig, wenn du quasi bei so einem ersten Date wirklich diese Liste auspackst. So, Fräulein. Geh mal durch. Ich meine, wir sind ja jetzt bei Frage 76 und ich finde das jetzt schon anstrengend. Was denkst du über diesen Spruch, wo Feuer war, bleibt Asche zurück? Das stimmt nicht. Du kannst auch rückstandsfrei verbrennen, wenn die Temperatur hoch genug ist. Ja, sowas kannst du halt nicht, sowas sollte man Menschen mit physischem Ding, ein bisschen Physiker wissen nicht. Physikalisch-chemisch. Sitzt sie beim Date. Was denkst du denn darüber? Wo Feuer war, bleibt Asche zurück. Ja. Schon. So total überfordert. Ja, schon. Glaub schon, oder? Ich weiß jetzt nicht. Na gut, es ist genauso disqualifizierend wahrscheinlich wie meine Antwort. Nee, so, was ist so vor allem dieses, weiß nicht, Ich glaube schon. Ich habe in Physik nicht so aufgepasst. Können wir über was Normales reden? Bitte. Das ist so der Moment, wo unterm Tisch der Notfallknopf gedrückt wird, dass die Freundin Bescheid weiß, sie muss jetzt ganz dringend anrufen. Was, Sabine? Dein Freund hat dich verlassen, so spontan? Was, Sabine? Meine Mutter liegt im Sterben. Was? Oh mein Gott. Ich muss weg. Was ist der lustigste Porno, den du kennst? Graf Porno bläst zum Zapfenstreich. Ja, aber sowas im Date? Ja, ich glaube, das zieht als Frage der Super. Okay. So, ich glaube, das ist die junge Generation. Wo auch Frauenpornos gucken. Was? In der Zwischenzeit gucken das ganz viele. Also das ist ja tatsächlich, wenn du so die Sex-Podcasts anhörst, da erzählen ganz viele darüber, dass sie das auch durchaus machen. Und wiederum auch deren Zuschauer erzählen dann wiederum. Ah, okay. Was machst du am liebsten in einer Beziehung? Kommt auf die Person an, mit der ich sie führe. Richtig. Was machst du am liebsten mit einem anderen Menschen? Was war dein größter sportlicher Erfolg? Deutscher Meister. So. Angenommen, wir zwei hätten einen Privatjet. Wohin soll die Reise gehen? Rom. Barcelona. Hätte ich mal Warum? Bock drauf, weil es da warm ist. Ja, Rom ist es auch warm. Ja, aber Rom reizt mich momentan nicht so. Wie möchtest du nach deinem Tod in Erinnerung bleiben als grandioser Autor? Das ist mir relativ schnuppe, dann bin ich nämlich tot. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung? Eine gesunde Einstellung der Eltern. Der Schlüssel zu einer guten Erziehung. Ja, Respekt, Liebe und... Wahrscheinlich irgendwie sowas. Da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Respekt, Liebe, Wertschätzung. Ja, doch, das klingt plausibel. Wie soll dein Leben in 10 Jahren aussehen? Gut. Ja, gut. Wenn wir Großeltern sind, was wäre wohl unsere Lieblingsaktivität? Zocken, Podcasten. Im Schaukelstuhl auf der Veranda sitzen. My Generation. Was hast du am liebsten in deinem Kühlschrank? Ist das jetzt... Die Frage kann man auf 2 Arten verstehen. Oder? Was ich am liebsten in meinem Kühlschrank habe und was da drin ist, was ich momentan am liebsten habe. Ah, okay. Was hast du am liebsten in dem Kühlschrank... Was jetzt auch nicht unbedingt drin sein muss. Käse, viel Käse. Hack. Käse. Hack. Hack, aber das ist dann meistens nicht lange da, weil... Genau, man darf es so nicht so lange aufbewahren. Nee, 20 Sorten Käse wäre super. Was ist das Beste am Familienleben? Menschen, mit denen man zu tun hat. Richtig. Was ist dein größtes Ziel in deinem Leben? Den neuen deutschen Roman wiederbeleben. Was ist denn das für eine Frage? Keine Ahnung, offenbar haben Menschen Lebenspläne oder so. Nein, aber das größte Ziel, weißt du, ich meine, du hast viele Ziele, aber die wie wiegst du ja nicht gegeneinander auf irgendwie? Ne, das stimmt. Ne, ich plane ja nicht weiter als irgendwie, ich in meinem Privatleben nicht weiter als 6 Monate in die Zukunft zu planen. Also, welche Eissorte ist deine Liebste? Schokolade. Vanille. Was ist dein Sternzeichen? Das hatten wir doch schon. Jungfrau, genau, du bist Stier. Was ist dein Traumjob? Autor. Deiner? Bibliothekar. Hast du Wurzeln aus fremden Ländern? Ja. Nee, ich bin so kartoffelig. Ja. Was ist deine früheste Erinnerung? Ich glaube, ich entsinne mich dadurch, dass ich ganz viele... Dass es arschkalt war. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, glaube ich, einen Eisberg mal gesehen zu haben. Krass. Ja, an der Nordsee. Okay. Das war in diesem einen Winter, wo es echt so arschkalt war. Da waren wir auf Borkum, da war ein Eisberg. Krass, in der Nordsee. Noch nie erlebt. Was daran liegen könnte, dass ich immer nur im Sommer da oben war. Doch, wir waren im Winter, so Mutter-Kind-Kur. Ah, okay. Könnte ich so spontan gar nicht sagen, was meine früheste Erinnerung ist. Bei mir ist alles irgendwie, selbst an meiner Einschulung kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Das ist alles nur so ein Wabern. Was ist dir lieber? Ein exotisches Essen in einem 5-Sterne-Hotel oder ein leckerer Schokoladenkuchen aus der Bäckerei? Der Schokoladenkuchen. Ja. Das exotische Essen Ja, wird meistens immer so in übersichtlichen Portionen geliefert. Das ist genau, außerdem klingt exotisch nicht vertrauenserweckend. Was ist für dich wichtiger, eine tolle Beziehung oder viel Geld? Viel Geld. Was machst du lieber? Geld sparen oder das Ausgeben? Ausgeben. Ausgeben. Ausgeben. Ja, also Geld macht doch nur Spaß, wenn man es auch ausgeben kann. Was macht eine gute Partnerschaft aus? Gegenseitiges Vertrauen, sich auf Augenhöhe begegnen. Liebe, Respekt, Wertschätzung, Feierabend. Das ist halt immer das Gleiche irgendwie. Das ist dein Mantra, dass du sollst mal ein Buch schreiben mit dem Titel. Ja, Liebe, Respekt, Wertschätzung, Vertrauen entsteht dadurch ja auch. Welches Lied beschreibt dein Leben am besten? Keine Ahnung. Creep. Hast du schon mal Sushi selbst gemacht? Nein. Ja. Und das, obwohl ich kein Sushi mag. Warst du... Ja, wahrscheinlich hast du das für die Stalkerin gemacht und deswegen... Nein, das habe ich erst danach gelernt. Wärst du manchmal lieber kontrollierter oder unkontrollierter? Unterstellt ja dann, dass du sehr kontrolliert bist, beziehungsweise sehr unkontrolliert bist. Mhm. Ist situationsabhängig. In manchen Situationen wäre ich gern kontrollierter. In manchen unkontrollierter. Nein, das ist eine Ja-Nein-Frage. Ich sag nein. Ich bin ganz zufrieden. Was sind die wichtigsten Dinge in deinem Leben? Nee, was war deine spontanste Aktion? Ah, siehst du, das habe ich fett überlesen. Aber das kann man auch spontan weglassen. Was sind die wichtigsten Dinge in deinem Leben? Liebe, Respekt, Wertschätzung. Ich schließe mich an. Ja, ganz ernsthaft. Was sind die wichtigsten Dinge? Dass du mit Menschen anständig umgehst, sie mit dir anständig umgehen und dann läuft die Sache. Genau. Was sind gute Freizeitmöglichkeiten, die Familie zusammen unternehmen kann? Minigolf. Spielplatz. Minigolf rockt. Hast du schon mal einen Fallschirmsprung gemacht? Nein. Nein. Hast du schon mal nachts in ein Schwimmbad eingebrochen? Sag mal, hatten wir die Fragen nicht mal in einer anderen... Das ist möglich. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen 200-Fragen-Katalog, den wir in diesem einen Forum da mal gemacht haben. Ja, deshalb sind es ja jetzt auch 201 Fragen, damit wir uns steigern. Was tönt dich am meisten an? Frauen. Männer. Was tönt dich am meisten ab? Frauen. Männer. Was hast du zuletzt gekocht? Hack mit Bohnen. Das war am Donnerstag, das weiß ich schon nicht mehr. Was war das Musikste, was du in deinem Leben jemals getan hast? Das ist eine interessante Frage, die man sich sogar in einem Vorstellungsgespräch schon mal geben musste. Das ist eine gute Frage. Was ist das Mutigste? Was war das Mutigste? Die Frage ist, was ist mutig? Was war das romantischste Erlebnis, das du jemals hattest? Großartig, ja. Das sind so viele Fragen. Was war das romantischste? Da sind so viele. Also, wenn ich jetzt hingehe und... Das Problem ist übrigens, wenn du so eine Frage... Also, wir können ja mal wieder in die Meta-Diskussion gehen. Wenn du sowas bei einem Date jemanden fragst, kriegst du ja quasi eine Vergangenheitsgeschichte über eine vergangene Liebschaft von dieser Person mit. Ja. Willst du das wirklich... Ja, und willst du wirklich die Messlatte für ein potenziell romantisches Event wie ein erstes Date mit so einer Frage hochlegen? Genau. Die Frage ist ja immer, was hat die Person getan, dass es romantisch war? Und dann sitzt du eigentlich dran und sagst, okay, du möchtest also der zukünftige Mensch sein, der diese Person bespaßt, und dann hast du eigentlich auch die Aufgabe, das zu tun. Was war das Verrückteste, dass du mit Freunden gemacht hast? Einen Hip-Hop-Jam organisiert. Und zwar mit 300 Flyern 200 Leute in die Halle gekriegt. Das ist so verrückt. Nicht schlecht. Was war deine kreativste Verkleidung zu Halloween oder Karneval? Da bist du gemeint. Das geht an mir vorbei. Was heißt kreativ? Ich fand mein Steampunk-Lord-Kostüm in diesem Jahr sehr cool. Also, das passt. Was hat dich zuletzt emotional sehr berührt? Da ist wieder die Frage, was heißt emotional berührt? Also schockieren tut mich immer noch sehr viel, immer wieder mal, weil ich tatsächlich immer noch schockiert bin von Dummheit auf diesem Planeten teilweise. Und wenn Wut auch eine Emotion ist, dann Jens Spahn. Regelmäßig. Ich würde es nicht Wut nennen, ich würde es Empörung nennen, aber Jens Spahn ist da echt ganz weit mit vorn. Und ansonsten Michael Müller, der Berliner Bürgermeister. Der ist auch ganz weit vorne. der will Hartz IV abschaffen. Denkt man, yay! Was steht da allerdings? Ja, er möchte ein bedingungsloses Grundeinkommen, für das die Leute allerdings kommunale Dienste verrichten. Mit anderen Worten, er möchte die Leute... Fronarbeit hat man das im Mittelalter, glaube ich, genannt. Genau, er möchte quasi nicht Hartz IV abschaffen als solches, sondern er möchte den Leuten quasi kommunale Jobs geben und da entgegenstehend ein bedingungsloses Grundeinkommen als Entlohnung anbieten. Was es aber wiederum nicht ist, denn es ist nicht bedingungslos, wenn du dafür arbeiten musst. Mhm. So viel zu dem Thema. Also dieser ganze Schwachsinn mit, vor allem sind dann wieder diese Jobs, die sie eigentlich anständig bezahlen müssten. Und würden sie das tun, würden sie dafür auch Leute kriegen. Und jetzt kriegen sie halt dafür nicht die Leute. Das sind so Flaschen sammeln Laub wegmachen. Und damit wiederum nehmen sie eigentlich den Rentnern wiederum die Chance weg, die halt quasi die Flaschen sammeln. Skandalös. Was war der lustigste Moment in diesem Jahr? Es ist zu kurz, um da schon drüber zu reden. Richtig. Was war deine verrückteste Begegnung? Die Stalkerin. Was wäre dir lieber, die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Der Sechser im Lotto. Ja. Was willst du in einem Jahr im Beruf oder der Schule erreicht haben? Einen Beruf haben. Die Probezeit. überstanden haben wir wieder. Was würdest du 3 Tage lang ohne Strom machen? Schlafen und lesen. Was würdest du, um bei einem ersten Date einen guten Eindruck zu... was tust du, um bei einem ersten Date einen guten Eindruck zu hinterlassen? Nicht auf den Tisch kacken. Was ist denn das für eine Frage? Duschen, saubere Klamotten anziehen. Ich stelle mir gerade... Nein, ganz ernsthaft. Was ist denn das für eine Frage in dem Kontext, in dem sie stattfindet? Wenn das tatsächlich eine Frage ist, die du bei einem Date jemanden stellen würdest. Ja. Dann fragst du diese Person gerade... Grundsätzlich, was tust du eigentlich, damit du jetzt hier einen guten Eindruck hinterlässt? Mhm. Ja? Völlig bekloppt. Ja, lass uns mal eben auf die Metaebene wechseln. Welche weitere Sprache würdest du gerne sprechen und warum gerade diese? Spanisch oder Chinesisch, weil es nützlich ist. Klingonisch, weil es cool wäre. Hast du schon mal einen Promi getroffen? Ja. Okay. Welche persönliche Frage würdest du mir gerne stellen? Hä? Wenn ich sie gerne stellen würde, dann würde ich sie stellen. Ja. Das ist, vor allem, ganz ernsthaft, stell dir mal vor. Naja, so. Was würdest du gern von mir wissen? Hä? Ja, da sitzen 2 Menschen, die erwachsen sind und sich fragen können, wenn sie was wissen wollen. Also, nee. Genau. Was würdest du gern von mir wissen? Was? Ich frag dich, wenn ich es wissen will. Du. Oh. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne aufgeben? Keine. Mich ständig über Sachen aufzuregen. Ich wäre manchmal echt gerne etwas schlichter in der... Genau. Liebe Zuschauer, ihr merkt das gerade auch. Er redet sich in Rage. Welche guten Angewohnheiten hast du? Viele. Nur gute Angewohnheiten. Bin schlau. Was ist dein Lieblingszitat? Einfach kann ja jeder, das sage ich selber. Ja. Und ansonsten, Moment, ich such's raus. Ich halte es damit Brecht, arm das Land, das Helden braucht. Yes? Brecht hat mal, im Leben des Galilei gibt's das wunderschöne Zitat, arm das Land, das Helden braucht. Das ist... Und wenn's aus meinem Fachbereich sein soll, dann würde ich zitieren, denn wenn man nicht sagen kann, dass man nicht meint, was man sagt, weil man dann nicht wissen kann, dass andere nicht wissen können, was gemeint ist, wenn man sagt, dass man nicht meint, was man sagt, kann man auch nicht sagen, dass man meint, was man sagt. Und genau aus dem Grund kann ich Luhmann nicht ausstehen. Niklas Luhmann. So, den Kant sparen wir uns. Hattest du schon mal einen komplett anderen Look? Ja, ich hatte schon mal orangene Haare. Du auch? Ja. Welche Musikrichtung magst du am liebsten? Hip-Hop, Punk, Heavy-Metal, Techno, Ska, Trip-Hop? Was ist für eine Frage? Alles außer Helene Fischer. Also Florian Silbereisen magst du mit Club 3? Florian Silbereisen steckt doch in Helene Fischer drin, oder? Also, Okay. Welche Pläne oder Ziele hast du für die Zukunft im finanziellen Bereich? Reichtum. Genau. Wenn wir in einer Band wären, welches Instrument würdest du spielen? Schlagzeug. Maultrommel. Wer ist eigentlich dein Vorbild? Gute Frage für Gesprächspause. Genau. Arm das Land des Helden braucht, sage ich da nur. Gehst du lieber campen oder ins Hotel? Ins Hotel. Welchen Fruchtshake trinkst du gerne? Ich mag Rhabarber-Nektar und dementsprechend alles andere ist mir wurscht. Frucht, da steht aber Shake. Ja, ja, dann schüttel ihn halt. Okay. Bananenmilch ist toll. Ja, Milch ist halt Laktose. Ne? Ja, man kann es auch mit Sojamilch machen. Ja, oder mit laktosefreier Milch, aber muss jetzt halt echt nicht sein. Da lohnt sich dann die Milch nicht. Genau. Welchen Wochentag magst du am liebsten? Samstag. Freitag. Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Atmen. Ja, ich hab so, genau, atmen ist immer ein guter Ratschlag. Ansonsten ist jeder Ratschlag, der mich weiterbringt, gut. Und ansonsten der beste Ratschlag, den ich noch aus der Podcast-Welt gehört habe, besser nochmal Pipi. Das ist wirklich der beste Ratschlag, den ich je gehört habe. Besser nochmal Pipi. Wenn du irgendwo hingehst, besser nochmal Pipi. Ja, musst du nochmal? Ja, cool. Läuft. Gut. Welches ist dein Lieblingsbuch und oder wer ist dein Lieblingsautor? Charles Bukowski. John Irving. Wieso? Weil es einfach unheimlich lustig und absurd ist, was in seinen Romanen passiert. Die neueren sind nicht mehr so gut wie das alte Zeug, aber es ist trotzdem immer noch total abgefahren. Also Hotel New Hampshire, ein Hotel voller Huren und Anarchisten, die was in die Luft jagen wollen und das ist und eine Frau im Bärenkostüm. Großartig. Ganz okay. Großes Kino. Welcher lustige Zeichentrickfilm ist dein liebster? Dschungelbuch. Bin ich mit aufgewachsen. Alice im Wunderland. Wenn dein Haus in Flammen stehen würde und du könntest nur einen Gegenstand retten, welcher wäre das? Der besagte Teddybär von am Anfang. Mich selbst. Ich bin quasi mir am wichtigsten. Du bist kein Gegenstand. Ja, gut, dann, weiß nicht, irgendeine Siegerurkunde von dem Bundesjugendspiel. Was ist das für eine blöde Frage? alles. Mein Rechner. Meine Festplatten. Könntest du zwischen deinem Job und deiner Beziehung entscheiden? Hä? Könntest du dich zwischen deinem Job oder und deiner Beziehung entscheiden? Also wenn du quasi sagen musst, Job oder Beziehung? Okay, im unwahrscheinlichen Fall, dass ich diese Frage stellen würde, ja, könnte ich. Das Witzige ist, stell dir mal vor, du sitzt bei einem Date und fragst das Gegenüber tatsächlich, könntest du dich entscheiden, ob Job oder Beziehung? So im Sinne von, könntest du dich entscheiden, wenn es mal zwischen uns ernst werden sollte, was dann wichtiger wäre? Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben? Und da kommen wir jetzt eigentlich mal, ganz ernsthaft, wir reden hier eigentlich nur um einen heißen Brei rum. Wir haben eine neue Webseite. Echt? Ja, die Elite.org. Cool. Also, die Elite.org. Die ganzen Fragen wollen wir nicht mehr machen. Zeichen dazwischen, ja, da wird... Ja, genau, die Elite.org, weil wir sind eine Organisation, wir sind das organisierte Erbrechen. Versprechen. Ja, also es gibt eine neue Webseite, die Elite.org. Genau, ohne irgendwelche Sonderzeichen dazwischen, einfach alles schön zusammengeschrieben. Genau, also die restlichen Fragen könnt ihr euch echt in die Haare schmieren, das müssen wir jetzt echt nicht noch durchziehen. Genau, also, wir sind eh schon gestresst. Es gibt tatsächlich eine neue Webseite, dieelite.org. Besucht sie, klickt sie, schreibt Rezensionen. Genau, schreibt natürlich auch Rezensionen auf iTunes und ja. Informiert uns auf unserer neuen Homepage, dieelite.org, darüber, dass ihr da was geschrieben habt. Genau, das wäre nämlich schön, fänden wir gut. Genau, in diesem Sinne haben wir noch eine Frage ans Publikum. Könnt ihr gut massieren? Könnt ihr gut massieren. In diesem Sinne, gute Nacht. Tschüss.